Kundgabe 4917. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.06.1950. Erlösung durch Christus ist ein Akt des freien Willens. Ich wollte die Welt erlösen von ihren Sünden. Ich wollte den Menschen die Freiheit bringen. Ich wollte sie erlösen aus ihrem gebundenen Zustand, der Folge ihrer Sünden war. Doch die Welt nahm mein Opfer nicht an, dass ich für sie Gott darbrachte als Mensch Jesus. Die Welt blieb in der Sünde und sank stets weiter in die Tiefe. Es muss diese Erklärung zuvor gegeben werden, ansonsten der Begriff einer Erlösung durch Jesus Christus unverständlich wäre für die Menschen, die ernsthaft darüber nachdenken und den geistigen Tiefstand der Menschen im Allgemeinen in Erwägung ziehen. Das Erlösungswerk Christi beschränkt nicht den freien Willen des Menschen. Das heißt, es ist die Menschheit nicht schlagartig erlöst worden aus der Gebundenheit, sondern nur die Menschen, die es selbst wollen, können sich in den Segen des Erlösungswerkes setzen. Sie können Nutznießer sein des Gnadenschatzes, den Jesus Christus durch seinen Kreuzestod für die Menschheit erworben hat. Alle Menschen konnten sich in den Segen des Erlösungswerkes setzen, wenn sie es wollten, und jegliche Sündenschuld konnte getilgt sein. Doch die Menschen selbst wollten es nicht, bis auf wenige, die zu Jesus Christus ihre Zuflucht nahmen und Teil hatten an den Gnaden, die seine Liebe ihnen erwarb durch seinen Kreuzestod, der ewig unergründlich ist wie seine Liebe, die ewig nicht aufhört. Doch niemals wird der freie Wille übergangen, ansonsten alles Geistige sofort erlöst wäre, jedoch niemals vollkommen werden könnte. Und darum ist auch das Anerkennen Christi als Gottes Sohn und Erlöser der Welt ein Akt des freien Willens und des Glaubens, der wieder durch rechte Nützung des Willens gewonnen werden kann. Es kann das Erlösungswerk erst in Kraft treten mit dem bewussten Anruf Christi um Beistand, der aber den Glauben an ihn voraussetzt. Also auch eine willensmäßige Zuwendung zu ihm bedeutet. Hat dieser Akt stattgefunden, dann ist auch das Überströmen von Kraft und Gnade gesichert, das dem Menschen Erlösung bringt aus geistiger Not, das ihn frei macht aus den Fesseln des Satans, aus dem gebundenen Zustand, der das Los alles Geistigen ist als Folge der einstigen Auflehnung gegen Gott, als Folge der Sünde. Der Wille allein macht den Menschen frei, so er sich an Jesus Christus wendet, dass er ihm hilft. Wo aber der Glaube fehlt an ihn und seine göttliche Mission, dort kann es keine Erlösung geben. Dort verharrt die Menschheit in Sünde und bleibt gefesselt in der Gewalt des Satans, bis er sich dereinst von der übergroßen Liebe Christi erfassen lässet, bis auch er an seinem Kreuz da niedersinkt und ihn bittet um seine Gnade. Amen.